wollt, ich hätt ein Huhn. Ich wollt, ich bin ein Huhn. Psst, er dichtet, ich wollt, er ich wär ein Huhn. Ich wollt, ich wär ein Huhn. Ich wollt, ich wär ein Huhn. Ich hätt nicht viel zu tun. Ich leg des Morgens nur ein Ei und nachmittags wär ich frei. Wenn du nachmittags sagst, musst du auch Vormittag sagen. Was hab ich denn gesagt? Du sagst morgens. Oh. Nur wenn er morgens sein Ei legt, dann ist der Vormittag sowieso ich. Ich brauchte nie mehr ins Büro. Nie mehr ins Büro. Ich wäre dämlich, aber froh. Kein Mensch widerspricht. Ich wollt, ich wär ein Huhn. Ich hätt nicht viel zu tun. Ich legte täglich nur ein Ei und sonntags auch mal zwei. Der Mann hat's auf der Welt nicht leicht, das Kämpfen ist sein Zweck. Und hat er endlich was erreicht, nimmt seine Frau ihm weg. Er lebt, wenn's hochkommt, 100 Jahre und bringt's bei gutem Start. Und nur wenn er sehr fleißig war, zu einem Rausche war. Ich wollt, ich wär ein Mann, wie herrlich hätt ich's dann. Ich brauchte überhaupt nichts tun, als schön mich auszuruhen. Es hat zwar wie bekannt, ich brauch viel mehr Verstand. Doch darauf leist ich gern Verzicht, denn Dummheit schändet nicht. Was geht zu weit? Meist gibt es Krach. Nach Rache schreit die tiefe Spar. Ach, bitte. Nein, wollt ich wär ein Mann, wie glücklich wär ich dann. Denn nur der Mann kann ganz allein der Herr der Schöpfung sein. Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Die Eier werden manchmal rar, dann stehen sie gut im Preis. Drum ist das Huhn ein großer Star, den man zu schätzen weiß. Und hab ich manchmal keine Lust, ein kluger Mensch zu sein. Erwacht ein Wunsch in meiner Brust und ich gestehe ein. Ich wollt, ich wär ein Huhn, ich hätt nicht viel zu tun. Ich legte morgentags ein Ei und nachmittags wär ich frei. Ich dachte auf der Welt, kein Huhn mehr und kein Geld. Und fände ich das große Los, dann fräse ich es gut. Ich brauchte nie mehr ins Büro. Ich wäre dämlich, aber froh. Ich wollt, ich wär ein Huhn, ich hätt nicht viel zu tun. Ich legte täglich nur ein Ei und sonntags auch mal zwei. Ich wollt, ich wär ein Hühnchen, dann flatterte ich nach München und zöpfe doch im Hofbräuhaus 4 Liter Helles raus. Ich wollt, ich wär ein Wiener, ich hielt mir einen Diener. Der trüge mir, wie schön das wär, den Topfenstrudel hinterher. Ich wollt, ich wär Clark Gable, mit Schnurrbart und mit Säbel. Dann wäre ich, hip hip hurra, der Held von USA. Ich wollt, ich wär die Mickey Maus, dann sehe ich sehr komisch aus. Ich triebe und guck noch und noch und wohnt im Mauseloch. Ich wär ein Huhn, ich hätt nicht viel zu tun.